Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Bevor ich das Wort an Florian Ruttner, dem Referenten und Autoren des Buches Pangermanismus, Edward Benesch und die Kritik des Nationalsozialismus übergebe, möchte ich noch ein paar Worte zur Kontextualisierung der heutigen Veranstaltung sagen. Als Redaktion antideutsch.org sind wir vor knapp 2 Jahren zusammengetreten, mit dem Ziel, die Momente einer antideutschen Kritik, die einmal hinter all dem standen, was heute zum Szenejargon und zur Identitätshuberei verkommen ist, aufzubewahren und zu retten. Insbesondere die Kritik des Staates stand dabei für uns an zentraler Stelle. Die für diese Kritik zentralen Texte sollen in den kommenden Monaten in das Archiv unserer Website eingearbeitet werden. Innerhalb unserer Staatskritik war es uns stets ein Anliegen, weder in einen objektivistischen Schematismus der Ableitungstheorien im Stile des Gegenstandpunktes zu verfallen, noch vor lauter konkretistischer Kritik am wirklichen Staat das zu verkennen, was ihm mit anderen Staaten gemein ist. Kurzum, uns ging es dabei immer um das Verhältnis vom konkreten deutschen Staat und vom allgemeinen staatlich eingerichteten Verhältnis der Weltgesellschaft. Wir waren getragen von dem Bewusstsein, dass es zwar ein Kapitalverhältnis gibt, aber auch viele sich unterscheidende Staaten, die jenes aufrechterhalten. Daraus folgerten wir, wie es unsere Genossinnen von Solarium aus Bremen kürzlich in ihrem Text Kapital, Staat, ihre Fetische und dieses deutsche Scheißland auf unserer Website festhielten. Auf diesen Unterschied zwischen den Staaten und Deutschland ist in diesem ideologiekritischen Sinne nicht der einzige, aber der erste deutsche Staat zu bestehen, heißt, sich der Bedingung der Möglichkeit der eigenen Kritik bewusst zu sein. Gerhard Scheidt fasste treffend zusammen, dass Staat und Kapital zwar die Bedingungen der Möglichkeit der Katastrophe seien, aber selbst noch nicht die Katastrophe. Anders, als es aktuell häufig versucht wird, lässt sich das Antideutsche nicht gegen das Kommunistische ausspielen. Denn das Bejahen der bürgerlichen Gesellschaft ist die Akzeptanz der Bedingung der Möglichkeit ihres eigenen Umschlags in Barbarei. Denn das Beharren auf kommunistischen Idealen und Prinzipien im Angesicht der mörderischen Vernichtungsdrohung staatsgewordener deutscher Ideologie ist schlicht und ergreifend zynisch. Zitat Ende. Im vergangenen Jahr ist Florian Ruttners Buch Pangermanismus erschienen, in dem mit Bezugnahme auf Edward Benesch, dem Ministerpräsidenten der Tschechoslowakei in den 1930er Jahren, genau dieser Unterschied zwischen völkischem und westlichen Staatsbegriff dargestellt werden soll, ohne dabei zu vergessen, dass beide Staatsbegriffe notwendig aufeinander verweisen und, um noch einmal Solarium zu zitieren, dass die Unwahrheiten der bürgerlichen Gesellschaft im Nationalsozialismus auf brutalste Art und Weise beinahe wahrgemacht worden wären, wie die bloß über den Wert vermittelte vermeintliche Egalität der Klassengesellschaft zur Auflösung des Klassenwiderspruchs in der Egalität des Mordkollektivs wurde. Wie der Traum von der krisenfreien Ökonomie in der kriegerischen Konsumgemeinschaft realisiert werden sollte. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Und ja, dann fange ich gleich an. Also ich habe so ein bisschen eine doppelte Aufgabenstellung bekommen. Einerseits ist das Buch vorzustellen, Pangermanismus, Edward Benesch und die Kritik des Nationalsozialismus. Das heißt, eine kurze Werbeeinschaltung, neben anderen Texten, die gerade erwähnt worden sind, käuflich zu erwerben gibt, dort hinten am Büchertisch. Also einerseits eben dieses Buch kurz vorzustellen und andererseits, wie sie auch schon erwähnt worden ist, ein bisschen auf die Frage des westlichen Staats und des Begriffs des völkischen Staats einzugehen. Diese doppelte Aufgabenstellung habe ich mir so vorgestellt, dass ich die angehen werde, eben indem ich nicht das ganze Buch vorstellen werde, sondern nur ein paar zentrale Stellen, um die es bei dem Buch geht. Vorweg werde ich vielleicht ganz kurz einmal ein paar Worte zu Edward Benesch sagen, damit man den noch so ein bisschen einordnen kann. Und dann vielleicht noch ein paar ganz kurze Sachen, ganz kurz erwähnen, welche Teile des Buches ich denn nicht behandeln werde. Also vielleicht fangen wir gleich mal damit an, mit Edward Benesch. Wer war das überhaupt, damit wir da so ein bisschen einen Rahmen haben? Der war langdienender Außenminister der Tschechoslowakischen Republik, also nach dem Ersten Weltkrieg und später dann Präsident auch der Tschechoslowakischen Republik. Er war schon vor der Gründung der Tschechoslowakischen Republik bei dieser Auslandsaktion, wie sie genannt wurde, auch die bei der Mafia, wie sie auch genannt wurde, eben sozusagen der Lobbybewegung, um den tschechoslowakischen Staat zu gründen, aktiv, wurde dann eben Außenminister und dann Präsident. Dann nach München 1938 ist er zurückgetreten und ins Exil gegangen und hat dort die Exilregierung, die tschechoslowakische, dann ab so ungefähr 1939 aufgebaut und ist dann 1945 wieder zurückgekommen als Präsident in die Tschechoslowakei und dann allerdings im Zuge des kommunistischen Putsches von 1948 auch wieder zurückgetreten und ist dann kurz nachdem er zurückgetreten ist, gestorben im Sommer 1948. Gut, die Stellen, über die es jetzt im nicht gehen wird, die man im Buch dann nachlesen kann, sind vor allem die zu nennen, wie er im Exil agiert hat, auch gegenüber den deutschsprachigen sudetendeutschen Sozialdemokraten, die ja auch im Exil waren. Aber auch diese Geschichte wäre eigentlich für das Thema des völkischen Staates interessant, weil wenn man diesen Diskussionen, die er mit denen geführt hat und den Auseinandersetzungen schön zeigen kann an sich, dass auch eben die deutschsprachigen Sozialdemokraten keineswegs immun waren gegen so Vorstellungen vom völkischen Staat. Aber vielleicht kann man das doch in der Diskussion kurz ansetzen oder erläutern oder ausführen. Jetzt habe ich mir vorgestellt, zunächst einmal ein bisschen, um auch noch einmal die Figur Benesch und die Rolle, die Benesch, also die Figur von Benesch auch auf deutscher Seite gespielt hat, klar, ein bisschen zu umreißen, weil sich da auch schon dieser Unterschied von westlichen und völkischen Staat zeigt. Kurz einmal zu untersuchen, wie denn der Hass ausgeschaut hat, der eben von deutscher Seite dem Edward Benesch entgegengeschlagen hat. Danach würde ich eben ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu dem Unterschied zwischen westlichem und völkischem Staat machen und dann würde ich noch so ein bisschen auf die Krise dieses liberalen westlichen Staatsbegriffs in den 20ern eingehen, weil sich daran eben auch einige Grenzen und Probleme dieses Staatsbegriffs zeigen. Also prinzipiell ist es ja so, dass wenn man den Namen Edward Benesch hört, man zunächst einmal besonders im deutschsprachigen Raum an die Benesch-Dekrete denkt und das ist ja der Punkt, warum er, also nicht nur von Sudetendeutschen, sondern eben allgemein im deutschsprachigen Raum immer stark kritisiert wird. Aber Benesch diente auch schon in der Zwischenkriegszeit als Projektionsfläche. Es ist der Feststellung zuzustimmen, sein Image gehöre schon vor dem Zweiten Weltkrieg zu den populären deutschen Feindbildern. Diese Feindbestimmung hängt aber genau mit dem Staatsbegriff von Benesch zusammen, der eben ein westlicher war. Das Feindbild war auch immer Konjunkturen unterworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges der Vorwurf, er mache sich mit dem Panslawismus gemein. Also er wäre eigentlich genauso ein völkischer Denker wie eben Alldeutsche oder Pangermanen. Benesch habe deshalb aus Hass gegen wertvolle und der westlichen Freiheit zugetane Mitbürger, als deren Autor zum Beispiel die Deutschen sieht, gehandelt. Der Vorwurf des Panslawismus ist allerdings äußerst fragwürdig, denn wenn man sich die Schriften von Benesch also durchliest und ansieht, und das ist ja auch interessant, denn er war nicht nur so praktischer Politiker, sondern hat eben durchaus auch eine Theorieproduktion sozusagen gehabt und hat reflektiert darüber, über die Phänomene, mit denen er da praktisch konfrontiert ist in seiner Rolle als Außenminister oder dann später als Präsident. Und wenn man sich diese Schriften anschaut, so findet man gerade darin eine harsche Kritik des Panslawismus. Benesch, hier wie so oft in der Tradition Masaryks stehend, also das war der erste Gründungspräsident der Tschechoslowakischen Republik, Tomáš Garrigue Masaryk, und in dessen Tradition ist der Benesch natürlich immer in einem großen Maße gestanden, also war stets ein Kritiker eines ethnisch fundierten Begriffs der Nation, wie auch dem Panslawismus zugrunde liegt. Benesch orientierte sich eher an der westlichen Idee der Nation und des Staates, wie er gerade in einer Diskussion mit französischen Intellektuellen, die um 1934 stattfand, hervorhob. Also das Zitat von Benesch in dieser Diskussion. Zunächst sind wir unstreitig Westler. Wir sind im Laufe der Jahrhunderte in einer Weise in der Opposition gegen die Deutschen, die Österreicher gewesen, dass wir uns instinktiv Frankreich und dem Westen zugewandt haben. Dann ist unsere nationale Erneuerung im 19. Jahrhundert aus der Ideologie der Französischen Revolution hervorgegangen. Wir haben uns seit 150 Jahren von der Ideologie der westlichen Demokratien genähert. Dass mit dieser, also mit den westlichen Demokratien, zwar hauptsächlich die französische, aber auch die US-amerikanische Tradition gemeint ist, sieht man dann an anderen Stellen der Schriften, also zum Beispiel in einem ganz zentralen Buch von ihm, also quasi sein Hauptwerk, das Demokratie heute und morgen heißt. Dort erklärt er eben, so zählt er sozusagen so seine Helden auf und fängt da auch so an. Der französische Revolutionär Sieyès wurde durch sein bekanntes Werk »Was ist der dritte Stand?« einer der bedeutendsten geistigen Pioniere der entstehenden Demokratie. Auf der anderen Seite des Ozeans wurde es Thomas Paine durch seine Werke »Common Sense«, »Rights of Man«, »Age of Reason«. Ich erwähne ihn besonders seiner theoretischen Arbeit wegen, ohne dabei die praktischen Leistungen der großen Pioniere der Freiheit und der Demokratie, Washington, Benjamin Franklin, John Adams und insbesondere Jefferson, zu vergessen. Also Zitat Ende. Die Westorientierung Beneš und der tschechoslowakischen Republik unterstrichen übrigens auch deren Gegner in der Zwischenkriegszeit, selbstredend unter anderen Vorzeichen, bevor es nach dem Krieg opportun wurde, die Karte des angeblichen Panslawismus auszuspielen. So ist es gerade der liberale, nicht auf eine völkische Einheit abzielende, sondern an den Idealen der französischen Revolution orientierte Staatsbegriff, der in einer Beschreibung Beneš in einer nationalsozialistischen Publikation später dann besonders hervorgehoben wird. Also Zitat aus dieser Publikation. Hier ist kein wesentlicher weltanschaulicher Kampf mehr, sondern eine aktuelle politische Entscheidung für den französischen Staatsbegriff gegen das deutsche Volk. Der Sukkus der Beschreibung Beneš geht dann dahin, dass dieser in den veralteten Formen des Liberalismus stecken geblieben sei, der künstlich und die Gesetze der tausendjährigen Symbiose des Tschechischen mit dem deutschen Volke ignoriere, das heißt die organische Unterordnung des Ersteren unter das Letzteres, das Letztere. Und der Autor, also dieser nationalsozialistische Autor, resümiert: Er setzt gegen diese tausendjährige Lebensgrundlage des tschechischen Volkes die 50 Jahre alte tschechisch-französische Freundschaft ein. Ein echter und verspäteter Sohn des französischen Rationalismus, der mit seinem eifrigen, leise an Subalterne grenzenden Schülertum ein ganzes Volk scheinbar zum höchsten Erfolg, in Wahrheit in eine Sackgasse geführt hat. Ein paar Jahre später wurde die These, dass der tschechoslowakische Staat ja eine volksfremde, abstrakte und aus Frankreich importierte Angelegenheit sei, noch einmal radikalisiert, diesmal auch ganz offen antisemitisch und verschwörungstheoretisch konnotiert. In seiner Propagandabroschüre »Golem, Geißel der Tschechen« imaginierte 1942 der ranghohe Offizier des Sicherheitsdienstes Walter Jacobi den tschechischen Nationalismus in den Fängen einer französisch-freimaurerischen Verschwörung. Also das Zitat von diesem Walter Jacobi: So endete die tschechische Mafia, also eben die schon erwähnte Untergrundorganisation während des Ersten Weltkriegs, wenige Jahre nach dem Weltkrieg schließlich in den Fängen des Großorients von Frankreich. Damit aber verkauften sich die Träger des tschechischen Widerstandes im Weltkriege endgültig der ideologisch und moralisch in gleicher Weise brüchigen Welt des Westens, die den tschechischen Nationalismus der kommenden Jahre vor jeglicher gesunder Regung immunisierte und mit jener Hypothek belastete, deren politische Zinsen in die jüngste Vergangenheit offenbar werden ließ. Auch in Alfred Rosenbergs Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion wird die Gründung der Tschechoslowakischen Republik als, Zitat, merkwürdiges und nicht zu widerlegendes Beispiel für die Art, die Macht und den Erfolg des alljüdischen Integrantentums genannt. In der Tschechoslowakischen Republik sieht Rosenberg das Paradebeispiel eines ihm verhassten westlichen Staates, den er dadurch kennzeichnet, dass, Zitat, innenpolitisch rassische Unterschiede nicht anerkannt und der formale Staatsbegriff über Rassen- und Volksschutz gestellt werde. Die bürgerliche formale Gleichheit vor dem Gesetz wird von ihm, also von Rosenberg, als Grundübel angesehen. Also wieder Zitat, aus dieser Lehre von der Menschengleichheit erwuchs jene unheilvolle Wortfreiheit, von welcher noch heute sehr wenige wissen, welches Unheil sie in den Köpfen von Millionen angerichtet hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Umrankt wurde dieser Schlachtruf der modernen Demokratie von anderen unorganischen Grundsätzen wie Humanismus, Menschheit und so fort die ganze Phrasenleiter hindurch bis zum Weltgewissen der Gegenwart. Zitat Ende. Also diese Kritik am, was man heute so Gutmenschentum nennt, kann man auch schon da finden. Mit der Französischen Revolution habe, also wieder Zitat Rosenberg, der Gedanke der demokratisch-volkslosen Volksregierung seinen Siegeszug angetreten. Die Gründung der Tschechoslowakischen Republik, bei der im antisemitischen Wahn, jetzt wieder Zitat, Tschechen und Juden gemeinsam an der Niederlage Deutschlands gearbeitet hätten, sei ein Lehrbeispiel, bei dem, wieder Zitat, die bewegende Kraft Dr. Benesch war, der Beziehungen zur Französischen Republik anzuknüpfen suchte. Also soweit diese Wahnvorstellungen vom Rosenberg. Allerdings vom ideologischen Ballast der Französischen Revolution beladen zu sein, wird Benesch auch noch in aktuelleren Publikationen zum Vorwurf gemacht. So meinte die deutsche Grünen-Politikerin Antje Vollmer, also Zitat, genau genommen handelt es sich beim Phänomen Edward Benesch um eine Spätfolge der Französischen Revolution, die Idee der Nation geboren habe. Die Nation einen und für sich erhalten. Edward Benesch war wie fast alle westlichen Politiker von diesem Gebot geprägt. Nur weil diese Wahnidee von den meisten westlichen Politikern geteilt wurde, stieß Beneschs Vertreibungspolitik auf so wenig Widerstand, ja gerade zur Unterstützung in Amerika und Europa. Also, und genau dieser sozusagen platte oder abstrakte Nationsbegriff, den man da bei der Antje Vollmer recht schön aufmachen kann, dass eben alle Nationen, also dass eben alle Konzepte von Nation so ganz gleich wären, den gilt es ja auch ein bisschen zu kritisieren in dem Vortrag, weil ich eben genau diesen Unterschied zwischen dem westlichen Staatsbegriff und einem völkischen Staatsbegriff herausarbeiten will. Die nationalsozialistischen Denunziationsversuche auf Benesch speisen sich aus zwei Quellen. Einmal aus der eher unmittelbaren Tatsache, dass Benesch, der eine exponierte Rolle bei den Verhandlungen über die Pariser Friedensverträge und die Neuordnung Europas spielte, galt er konsequenterweise für den Nationalsozialismus als Symbol für das Diktat von Versailles und damit verbunden für eine staatliche Ordnung in Europa, die nicht auf völkischen Prinzipien beruhte, denn die Friedensverträge, die Vorortsfriedensverträge, eben Versailles als berühmtesten sozusagen, haben ja auch zum ersten Mal wirklich ein ganzes Minderheitenschutzprojekt bedeutet, allerdings eben eines, das einem liberalen Konzept auch gefolgt ist und sich aufs Individuum bezogen hat und nicht auf die Volksgruppe. Damit ist doch die zweite Quelle auf einer ideologischen Ebene verbunden, warum Benesch für den Nationalsozialismus mit unheimlichen Mächten im Bunde stehen musste. Er vertrat eben einen modernen westlichen Staats- und Nationsbegriff, der bei aller Tendenz dazu doch nie das Individuum ganz in Staat und Nation aufgehen lässt. Hier liegt das Körnchen Wahrheit, das in den Vorwürfen erhoben wird. Benesch vertrat in der Tat die Ideen von 1789, ohne ihnen allerdings gänzlich unkritisch gegenüberzustehen, gegen die Nationalsozialisten sich erhoben. Die hier präsentierte Abwehr der Moderne, die nicht auf problematische Momente der Aufklärung reflektiert, sondern sie regelrecht verwirft, drückt sich auch bei Vollmers aus. Mit einer Kritik am Moment der Einheit, das jeden Nationalismus auszeichnet, wird dieser abstrakt verworfen, jede historische Differenz nivelliert. Das reduziert das Phänomen des Nationalismus auf ein einfaches Wir gegen die und versäumt es, dem Verhältnis von Allgemeinheit und Besonderem nachzuspüren. Eine Folge von so einer Sichtweise ist es dann, bei einem Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts nichts mehr unterscheiden zu können. Und das kann man also an mehreren Beispielen recht schön zeigen, aber ein Beispiel dafür ist auch eine Historikerin, die sich mit der tschechoslowakischen Geschichte auseinandergesetzt hat, Mary Hyman, die hat vor ein paar Jahren ein recht viel rezipiertes Buch geschrieben, Tschechoslowakia, The State That Failed, wo sie eben beschreibt, dass dieser tschechoslowakische Nationalismus doch eben auch nur ein Nationalismus gewesen wäre und sie eben genau dieses Wir-gegen-die-Schema nur darauf anwendet, dass dann gleichzeitig allerdings sie überhaupt keinen Begriff dafür entwickeln kann, was denn die separatistischen Nationalismen, also eben der Deutsche zum Beispiel in der Tschechoslowakischen Republik, aber auch der Slowakische, was denn die eigentlich sind. Und die, da verliert sie einfach jeden Begriff dafür und die wären für sie dann eigentlich hauptsächlich nur mehr irgendwie berechtigte Kritik am Nationalismus und übersieht, was denn die eigentlich für ein problematisches Verhältnis gehabt haben, indem sie eben völkisch zum Beispiel argumentiert haben und deutsch sein oder slowakisch sein als Naturkonstante eingeführt hätten. Aber genau diese Frage zwischen des Zusammenhangs der Idee der Aufklärung der Nation und des westlichen und des völkischen Staates wollen wir uns jetzt noch ein bisschen ansehen. Ich habe es ja vorher schon kurz angedeutet in diesem Satz, dass es nicht darum geht, die Ideen der Aufklärung völlig zu verwerfen, sondern genau auf Mängel dieser Ideen darauf zu reflektieren. Das ist natürlich sozusagen ein Hinweis oder eine Anspielung auf die Dialektik der Aufklärung von Horkheim und Adorno. Und Horkheim und Adorno haben sich zwar nicht in der Dialektik der Aufklärung explizit, aber an anderen Stellen auch mit sozusagen der Dialektik der Aufklärung der Nation auseinandergesetzt. Und das möchte ich jetzt kurz skizzieren. So meint Horkheimer in einer seiner Frühschriften, in den Dämmerungen: Auch die Idee der Nation enthält einen produktiven Kern in verzerrter Gestalt. Die Liebe zu Volk und Vaterland war seit der Aufklärung die Form, in der die überindividuellen gemeinsamen Interessen bewusst geworden sind. Sie setzte sich nicht bloß dem beschränkten Egoismus zurückgebliebener Bürger, sondern vor allem dem adeligen Standesinteresse gegenüber entgegen. Napoleon, nicht die Bourbonen, konnte sich ihrer gut bedienen. Heute sinkt der Begriff der Nation, welcher ursprünglich den Sinn für das Leben der Allgemeinheit einschloss, zum ideologischen Machtmittel in den Händen der Verbündeten Schlotbarone, Junker und ihres Anhangs herab. Wie mit dem sinnentleerten, zum bloßen Träger kapitalistischer Moral entarteten religiösen Apparat lenken sie die Massen mit dem zum Fetisch gewordenen Namen der Nation, hinter dem sie ihre besonderen Belange verbergen. Hier kam, also bei diesem Zitat, kann man natürlich das instrumentelle Verständnis des Ideologiebegriffs bemängeln, das in der Idee der Nation bloß ein Werkzeug sieht, das eben von den, ja, bewusst gehandhabt wird, eben von den Schlotbaronen und was er da sonst noch nennt. Festzuhalten sind allerdings zwei Punkte. Einerseits, dass die Idee der Nation einen Zeitkern hat, also nicht immer schon reine Ideologie war, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen eine ständische Gesellschaftsordnung ein fortschrittliches Element war, da erst mit der Zerschlagung der ständischen Strukturen die Anerkennung aller Bürger als frei und gleiche möglich war. Denn die persönliche Abhängigkeit im Feudalismus wurde durch eine unpersönliche Herrschaft der Waren- und kapitalproduzierenden Gesellschaften ersetzt. Einer Gesellschaftsformation gegenüber, also Zitat, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert, erscheint die Zugehörigkeit zu Staat und Nation als Anker, vor dem das alles zermalmende, wieder Zitat von Marx, Juggernautrad des Kapitals schützt. Mag diese Hoffnung in Zeiten der Industrialisierung als staatliche Fabrikinspektoren durch ihre Aktivitäten wirklich Leib und Leben der Arbeiter retten konnten, noch nachvollziehbar erscheinen, so war selbst damals schon das Interesse des Staates am Leib des Arbeiters durch die Sorge vor zu schwächlichen Soldaten für seine Massenheere motiviert und erwies sich so nur als die andere Seite der Medaille und die Allgemeinheit, die im Nationsgedanken steckt, als eine negative. Das weist auf den Zeitkern hin, gleichzeitig aber auch darauf, dass die Verhältnisse, die das Individuum tendenziell überflüssig machen, selbst dahin treiben, dieses vernünftige Moment zu zerstören. Dieses vernünftige Moment, also dieses Schutz des Individuums, ist allerdings auch nicht in jeder Ausprägung der Idee der Nation gleich vertreten. Die Frage nach der Rolle des Individuums, die ihm jeweils zugewiesen wird, ist von zentraler Bedeutung. Hier liegt auch der Sinn einer Trennung zwischen westlicher und deutscher Idee der Nation, die der Historiker Hans Kohn in einer Studie über den Nationalismus folgendermaßen beschreibt. Also wieder ein Zitat. Während der englische und der nordamerikanische Nationalismus sich in ihrem Entstehen mit den Konzepten der individuellen Freiheit und Vertretung verband, die fest in seinem politischen Leben verwurzelt waren, fehlte dem neuen Nationalismus, der seine Wurzeln nicht in einer ähnlichen sozialen und politischen Realität hatte, dieses Selbstvertrauen. Die deutschen, russischen oder indischen Nationalismen erschienen als etwas Tieferes als der westliche Nationalismus mit größerem Reichtum an Problemen und Potenzialen. Insofern ist es auch problematisch, im Zeichen einer allgemeinen, rein formalen Kritik am Nationalismus zu übersehen, in welcher nationalistischen Ausprägung das größere barbarische Potenzial steckt. So ist es eine beliebte Übung, den tschechischen bzw. tschechoslowakischen Nationalismus mit dem deutschen gleichzusetzen. Diese Tendenz zeigt sich zum Beispiel in einem um Ausgewogenheit bemühten, von einer tschechisch-österreichischen Historikerkommission erstellten Geschichtsbuch. Das ist ja auch eine beliebte Übung, in den letzten 20 Jahren ist es immer häufiger geworden, wenn es irgendwo so historische Streitfälle gibt zwischen Staaten, wird eine Historikerkommission, eine bilaterale, eingesetzt und die schreiben dann eben so ein gemeinsames Geschichtsbuch. Aber das Problem in dem Fall eben ist, dass besonders in Österreich ist das ein Hit, also ist das sehr beliebt, da gibt es ein bilaterales Geschichtsbuch über Südtirol und eben tschechisch und österreichisch auch. Es ist auch kein Zufall, warum es in Österreich so beliebt ist, aber das ist, weil es eben viele Streitfälle gibt. Aber ja, zurück zu diesem tschechisch-österreichischen Geschichtsbuch. Denn dort, das Problem dabei ist, dass dort beide Nationalismen Ende des 19. Jahrhunderts gleichgesetzt werden und folgendermaßen beschrieben werden. Also wieder ein Zitat. Biedere Kleinbürger posierten je nach nationaler Zugehörigkeit auf Propagandapostkarten und Fotografien als germanische Recken oder wieder auferstandene hussitische Krieger. Wotan-Kult und Schischka-Verehrung, so ähnlich sie einander waren, standen sich im nationalen Kleinkrieg, der immer weiter in den Alltag vordrang, schroff gegenüber. Also nur zur Information, die hussitischen Krieger, die Hussitenkriege waren ein Teil einer frühen Reformation und der Schischka, der da genannt wird, der Jan Schischka Strotznow, das war eben einer der großen Feldherren von diesen Hussiten. Allerdings der Unterschied, ob man sich eben auf eine Bewegung mit frühbürgerlichen, zumindest antifeudalen Tendenzen wie die der Hussiten bezieht, oder ob man sich an die Archaik vorchristlicher Götter wendet, wird eingeebnet. Noch deutlicher wird das Problem am Beispiel der jeweiligen nationalen Turnbewegungen. Auch hier wird in diesem Geschichtsbuch kein Unterschied zwischen dem tschechischen Sokol, das war eben der nationale Turnverein, und den deutschen Turnverbänden gesehen. Also Zitat. Die nationalen Turnverbände verkörperten am deutlichsten das Doppelgesicht des bürgerlichen Nationalismus, der die Prinzipien von Wettbewerb und Existenzkampf, die Wirtschaft und Wissenschaft dominierten, nicht etwa widerlegte, sondern kollektivierte und auf die Ebene der nationalen Gemeinschaft holte. Gründer des tschechischen Pendants zu den deutschen Turnern des Turnvater Jan, des Turnvereins Sokol, waren Jindřich Fügner und Jaroslav Tirsch, die eigentlich Heinrich Fügner und Friedrich Tirsch hießen. Also zwei Bemerkungen dazu, bevor ich jetzt noch zur Kritik des eigentlichen Punkts komme. Es stimmt, ist schon mal zu kritisieren, dass diese Prinzipien von Wettbewerb eben kollektiviert worden wären, denn gerade die deutschen Turner wollten keinen Wettbewerb. Da bin ich vor kurzem darauf hingewiesen worden. Und das Zweite, worauf man noch eingehen kann, ist, dass dieser Hinweis, dass die ja eigentlich einen deutschen Namen gehabt haben, die Gründer des tschechischen Sokol, das verweist eigentlich nur auf ein allgemeines Phänomen, also das besonders in der nationalen Bewegung des 19. Jahrhunderts in Tschechien ganz typisch war, dass das bis zu einem gewissen Grade auch eine Entscheidung war, welcher nationalen Strömung ich mich da jetzt anschließe. Ob es aber wirklich angeht, die beiden Bewegungen einfach gleichzusetzen, ist fraglich. Denn die Jahn-Bewegung verstand sich als Gegenbewegung zum als französisch angesehenen bürgerlichen Nationalismus und Jahn hob hervor, dass die Nation nicht nur ein Zusammenschluss von Individuen sei, sondern ein organisches Ganzes. Diesen Unterschied findet auch auf den jeweiligen Turnhallen seinen Niederschlag. Zum Beispiel im oberösterreichischen Ried im Innkreis schmückte bis Anfang der 2000er Jahre die Anfangsbuchstaben des Mottos Jahn, 4 Fs für frisch, fromm, fröhlich, frei, in Hakenkreuzform die dortige Jahnturnhalle. Also erst wirklich nach längeren Versuchen, das irgendwie runterzukriegen, ist das dann erst wirklich Anfang 2000 dann einmal verschwunden, weil es sich sogar in Oberösterreich herumgesprochen hat, dass das so Hakenkreuzschmuck auf einer Turnhalle keinen schlanken Fuß macht einfach. Aber demhingegen findet man an vielen Sokol-Turnhallen in der Tschechischen Republik, also auch heute noch, finden sich dagegen die Worte Volnost, Rovnost, Bratstvi. Das ist das Motto der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dieser Unterschied sollte nicht ignoriert werden. Es wird bei einem genaueren Blick auch noch einmal deutlich, dass für den angloamerikanischen Nationalismus ein anderes Verhältnis zum Individuum gilt als das für den deutschen oder selbst für den französischen. Denn der französische Nationalismus, jetzt um wieder auf Cohn zurückzugreifen, diesen Historiker, ist schon um einiges problematischer. Denn, so Cohn, die absolute Souveränität wurde, sobald die Revolution weit genug fortgeschritten war, durch die absolute Souveränität des Volkes ersetzt. Vom Geist Rousseaus durchdrängt, forderten viele einen allgemeinen patriotischen Enthusiasmus und einen wachen nationalen Willen. Die Leidenschaften, die durch diesen neuen Nationalismus hervorgerufen wurden, drohten die Gräben zu zerstören, die im 18. Jahrhundert errichtet worden waren, um das Individuum und seine Sphäre der Freiheit zu schützen. Gleichzeitig hatte der Nationalismus der Französischen Revolution aber, müsste man ergänzen gegenüber Cohn, auch eine Kehrseite. Alle Nationen sollen gleichberechtigt sich gegenübertreten, um die Menschheit entstehen zu lassen, die sich gegen den Adel erhebt. Diese internationale Perspektive der Französischen Revolution zeigt sich sehr schön in einem Bühnenstück aus dieser Zeit, aus der Zeit der Französischen Revolution von Pierre-Sylvain Maréchal, das jüngste Gericht der Könige in dieser Geschichte. Also das ist ein Bühnenstück, in dem es darum geht, dass sozusagen nach erfolgreicher jakobinischer Revolution die Jakobiner aus allen Herren Ländern ihre Könige, die sie gefangen genommen haben, auf einer Insel, die gleich auf der ein Vulkan ausbricht und die untergeht, absetzen, und sie kommen halt dort an und unterhalten sich eben drüber, wie sie die Revolution gemacht haben und wie sie das alles durchgesetzt haben, und hinterlassen halt dann die Könige auf der untergehenden Insel und fahren wieder weg. Also, aber auch wenn sich diese Hoffnungen nur auf der Bühne erfüllt haben, prägen sie doch den Blick auf die Nation und gründen eine spezifische Form des Umgangs mit der Frage der Nation. Ähnliches geschah, wenn auch eben immer mit einem jeweils anderen nationalen Inhalt, ebenfalls in anderen Ländern. Und genau diese Unterschiede waren auch wirklich sozusagen erlebbar. Und das zeigt sich sehr schön an einem Zitat von Edward Benesch, der in jüngeren Jahren sich lange in Paris, etwas weniger lange in London und dann auch in Berlin aufgehalten hat. Und in seinen Erinnerungen reflektiert er dann eben darauf, wie denn diese drei Staaten so Anfang des 20. Jahrhunderts auf ihn gewirkt haben. Frankreich liebte ich wegen seiner Tradition der großen Revolution, seiner großzügigen nationalen Geschichte, seiner Liebe zur Gedankenfreiheit, seiner Fülle kulturellen Lebens, der Größe seiner philosophischen, wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Kultur, seiner überlieferten, humanitären, allmenschlichen, allweltlichen Tendenzen, die auf einen wahren Menschheitskultus ausgehen. England packte mich tief durch seine überall fühlbare, imponierende innere Kraft, seine Harmonie und Ordnung, durch seine Entwicklung zur konstitutionellen Freiheit, die wirtschaftliche Entfaltung seines ganzen Lebens, das Streben, in seiner nationalen Kultur harmonische Individualitäten zu schaffen, und durch die Kraft religiösen Empfindens und bewussten religiösen Lebens auch beim Durchschnittsengländer. Deutschland wirkte nach dem Besuch Englands und Frankreichs im ersten Augenblick als starke Reaktion auf mich. Das deutsche politische Leben, das infolge der mangelnden Freigeistigkeit hinter England und Frankreich zurückgeblieben war, der preußische Militarismus von 1908, die Machtlosigkeit des deutschen Liberalismus, die ideelle Starrheit und das unrevolutionäre Wesen des deutschen Sozialismus, all dies konnte in mir nur Ablehnung hervorrufen. Das Ringen um eine höhere, starke Kultur schätzte ich, fürchtete aber die nationalistische Übertreibung. Ich söhnte mich mit Deutschland erst beim Studium der deutschen Philosophie und Literatur aus. Also soweit Benesch. Allzu einfach wäre es aber, jetzt einfach den westlichen Nationsbegriff gegen den deutschen auszuspielen. Beiden gemeinsam ist, dass sie Herrschaftsformen sind, auch wenn das beim westlichen Begriff vielen nicht so deutlich werden will. Joachim Bruhn hat das einmal versucht zu beschreiben, also diese versteckte Herrschaft sozusagen im westlichen Nationsbegriff, also das kommt später. Zuerst Joachim Bruhn beschreibt den Unterschied zwischen den beiden Konzeptionen von Nation folgendermaßen. Der demokratische Nationalismus will es den Leuten selber überlassen, was sie sich unter Volk vorstellen. Volk ist, was man daraus macht. Die autoritäre Ontologie will die Leute dazu bewegen, pädagogisch oder im Befehlston den objektiven Inhalt des Volkes als eine Naturkategorie endlich geistig anzuerkennen und politisch zu bezeugen. Er führt weiter aus, dass dieser Unterschied keiner ums Ganze ist, da auch der liberalste, nominalistischste Staat sozusagen ganz ohne Souverän nicht zu denken ist. Der Schein, die einzelnen Bürger stünden sich ganz zwanglos als Warenbesitzer gegenüber, ist die Ideologie im klassischen Sinne, notwendiger Schein. Und Joachim Bruhn hat das ja dann auch eben in der Schrift, die auch käuflicher zu erwerben ist, was Deutsch ist, versucht zu verdeutlichen mit einem Bild, das er von dem schon erwähnten französischen Revolutionär, dem ABCS, entlehnt, dass eben der ABCS beschreibt den bürgerlichen Staat als Kugel, wo jeder einzelne Bürger sozusagen gleich weit vom Gesetz entfernt ist. Und deswegen, und Bruhn nimmt dieses Bild und deutet es dann allerdings dahingehend, dass er sagt, naja, das stimmt schon, deswegen schaut es ja so aus, als ob man quasi alle gleichberechtigt wären, nur sozusagen in der Krümmung der ganzen Kugel liegt die Souveränität und liegt das Moment der Herrschaft. Aber eben, weil alle auf der Kugel sind, also auf dem Kugelpunkt, also auf einem Punkt auf der Oberfläche der Kugel, schaut es sich mal aus, als ob alle gleichberechtigt wären. Und gewissermaßen findet sich diese Sicht, dieser Blick auch bei Benesch wieder. Denn für ihn ist alles, was mit Souveränität und Herrschaft zu tun hat, mehr oder weniger nur ein Überrest aus vormodernen Zeiten. Und aber allerdings ist Benesch die Problematik, die also in dem vorher schon erwähnten Rousseauschen Begriff der Nation steckt, schon noch aufgefallen. Denn Benesch hat auch immer die zentrale Rolle des Individuums hervorgehoben. Bei der Beschäftigung mit Rousseau kritisiert Benesch dessen, was wie er es nennt, Kollektivismus, der in dessen Souveränitätstheorie steckt. Und er führt aus, Rousseau führt aus, damit der Gesellschaftsvertrag keine leere Form sei, enthält er stillschweigend folgende Verpflichtung, die allein den übrigen Kraft gewähren kann. Sie besteht darin, dass jeder, der dem allgemeinen Willen den Gehorsam verweigert, von dem ganzen Körper dazu gezwungen werden soll. Also da drückt sich selbst bei Rousseau eben genau dieses Moment der Souveränität und der Herrschaft aus. Benesch führt in seiner Dissertation gegen diese, wie er es nennt, kollektivistischen Tendenzen Rousseaus folgendes Argument an. Die Gesellschaft ist nicht etwas, das wie ein Körper, wie eine eigenständige Substanz über den sie konstituierenden Individuen steht, sondern ein Element, dessen Existenz nur durch die Existenz des Individuums möglich ist. Der Begriff der Gesellschaft ist letztendlich nur eine Abstraktion, die in einem all die außergewöhnlichen vielen Äußerungen der individuellen Leben ausdrückt und zusammenfasst. Für Benesch ist also das Individuum bedeutender als die Gesellschaft, die von Hans Kohn beschriebenen, das Individuum schützenden Dämme, die vom Nationsbegriff der Französischen Revolution niedergerissen wurden, will Benesch aufrechterhalten wissen. Man kann natürlich zur Kritik dieser Position anführen, dass es eine nominalistische Kritik des gesellschaftlichen Zwangs ist, dass sie Gesellschaft nur als Abstraktion sieht und dass es sich hier Benesch insofern ein wenig einfach macht, da er von den Fetischisierungen der kapitalistischen Gesellschaft nichts weiß, die sich ja gerade dadurch auszeichnen, dass bestimmte Abstraktionen eine ganz eigene Dynamik und Wirklichkeit bekommen, dass in dieser Gesellschaft, um wieder mit Marx zu sprechen, Monsieur le Capital und Madame le Terre als soziale Charaktere und zugleich als unmittelbare Dinge ihren Spuk treiben. Sich aber die Frage zu stellen, was es bedeutet, wenn gesellschaftliche Prozesse, die doch von den Individuen konstituiert werden, sich diesen gegenüber verselbstständigen, hätte womöglich bedeutet, nicht Politiker wie Benesch, sondern Kritiker der politischen Ökonomie und des Staates zu werden. Andererseits ist es aber gerade dieses Festhalten am Individuum und ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat, die ihm bei Benesch, bei aller Begeisterung für die französische Revolution, die er natürlich auch hat, manchmal eine Ahnung der Dialektik der Aufklärung aufsteigen lässt. Und bei Benesch kommt dieses Problem der Dialektik der Aufklärung folgendermaßen, also formuliert er es folgendermaßen. Die französische Revolution war universalistisch, kosmopolitisch und daher international, gab andererseits der nationalen Idee eine neue Formulierung und dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts die wirkliche Grundlage. Dieser Nationalismus bildete die Basis für den neuen Chauvinismus am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die französische Revolution war universalistisch und pazifistisch, aber durch die napoleonischen Kriege schuf sie zum ersten Mal in Europa die Masse des Volksheeres und gab der modernen Welt den Begriff des nationalen Krieges der Völker, also nicht nur der Armee. Durch Napoleon bereitete die demokratisierende französische Revolution auch den Begriff des modernen nationalistischen und totalitären Diktators vor. Also so versucht er diesen Widerspruch der oder eben Dialektik der Aufklärung auf den Punkt zu bringen. Benesch durchschaut den Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen, die Dialektik der Aufklärung, nicht im Detail, beharrt aber stur auf dem Individuum und den kosmopolitischen Idealen der französischen Revolution, was ihm dann zu einer Zeit, als Faschismus und Nationalsozialismus durch jene im bürgerlichen Staat liegende Möglichkeit, diesen über sich selbst hinauszutreiben, die Chance bot, und also dieses Festhalten am Individuum bot Benesch die Chance, dieser Dynamik zu opponieren. Durch sein Beharren auf einem eigenen westlichen Staatsbegriff behielt sich Benesch die politische Urteilskraft, um die Gefahren der völkischen Bewegung zu denunzieren. Und um das noch einmal deutlich zu machen, was die völkische Bewegung oder was den völkischen Staatsbegriff so besonders macht, findet man auch ganz interessantes Material, auch aus der Tschechoslowakischen Republik, denn gerade die deutschsprachigen Grenzgebiete waren die Wiege sozusagen der völkischen Bewegung und auch des Nationalsozialismus. Das soll jetzt an der Rolle oder am Werk von Rudolf Jung noch kurz skizziert werden. Rudolf Jung war der Autor des Buches Der nationale Sozialismus, seine Grundlagen, sein Werdegang, seine Ziele. Und dieses Buch gilt nicht zu Unrecht als der erste theoretische Leitfaden des Nationalsozialismus. Denn das Buch, die Erstauflage, ist schon 1919 erschienen, also noch lange vor Mein Kampf oder so irgendwas. Der Grund, warum Rudolf Jung heute nicht so, also kaum bekannt ist, hat damit zu tun, dass manche Elemente in diesem Buch ihn als also Anhänger der Lehre, der ständestaatlichen Lehre des Wiener Soziologen Ottmar Spann auszeichnen, also ausweisen, und gegen den hat er dann der praktisch an die Macht gekommene Nationalsozialismus was gehabt. Und auch Jung wurde zwar immer so ein bisschen als schon wichtiger Vordenker des Nationalsozialismus gesehen, aber eine wirkliche Karriere im Nationalsozialismus blieb ihm verwehrt. Aber in seinem Buch eben, das ist eben wirklich der erste Leitfaden, sind in diesem Machwerk alle Elemente des Nationalsozialismus schon 1919 enthalten. Von A wie Antisemitismus bis Z wie Zinsknechtschaft, die es zu brechen gelte. Auf zwei Punkte soll hier besonders eingegangen werden, die eben den völkischen Staatsbegriff auszeichnen. Jungs antisemitisches Ressentiment gegen einen westlichen Staatsbegriff und die damit einhergehende Glorifizierung des Opfers. Für Jung ist klar, also Zitat, nach den Grundsätzen der westlerischen Demokratie kann ein deutscher Volksstaat nicht aufgebaut sein, denn sie ist nur Lug und Trug zum Nutzen des jüdischen Mammonismus, der durch sie die Völker beherrscht und ausbeutet. Die westlichen Ideen seien auch der Grund, warum der Erste Weltkrieg verloren wurde. Also wieder Zitat Jung: Das neue Deutsche Reich ist letzten Endes deshalb in Trümmer gegangen, weil es, wenngleich ein Staat mit überwiegend deutscher Bevölkerung, in seiner Führung und Leitung sich gänzlich undeutschen Einflüssen gefügig erwies. Der Antisemitismus drückt sich dann in einem Opferwahn aus, der den Juden vorwirft, sie hätten das Selbstopfer Jesu nicht verstanden. Dieses alte antijüdische Bild vom verstockten Juden wird dann aber zugleich modernisiert und mit dem im Ersten Weltkrieg verbreiteten Stereotyp verbunden, deutsche Helden, die opferbereit seien, würden gegen die Verweichlichten, das Leben liebenden englischen Händler kämpfen, wie es von Werner Sombart in einer Propagandabroschüre gezeichnet wurde. Die Broschüre heißt auch Händler und Helden und ist letztendlich die Argumentation, es ist 1915 geschrieben worden, und ist letztendlich die Argumentation, warum dieser Krieg eigentlich überhaupt nicht zu verlieren ist, weil man sie eh nur gegen Händler kämpft. Aber auf dieses Bild, das selbst bereits antisemitisch ist, greift auch Jung zurück. Und es kommt wieder ein Zitat von Jung: Die Juden hassen und verhöhnen ihn, Jesus, bis auf den heutigen Tag, denn stets bleibt ihnen unfassbar, wie man für einen Gedanken sich aufopfern, wie man das, was ihnen das Kostbarste dünkt, das Leben, hinwerfen kann um einer großen Sache willen. Diese Tat, das Selbstopfer Christi, ist Geist von unserem Geist, Blut von unserem Blute, ist der urewige Unterschied zwischen Helden und Händlertum. Der eine stürzt sich jauchzend in die Speere um eines Gedankenwillens, der andere klebt am Leben des Gewinnes halber. Der eine ist Baldurs Sohn, der andere Lokis Gezücht entsprungen. Dieses Zitat ist bei aller Psychopathologie, die einem daraus entgegenspringt, instruktiv, da es recht offen den Opferkult und die Todessehnsucht als Kern der völkischen und jeder anderen das Individuum auslöschen wollenden Vergemeinschaftung ausspricht. Also und vor allem gerade die anderen das Individuum auslöschen wollenden Vergemeinschaftungen, damit ist natürlich der Islamismus gemeint, denn die Nähe der jungschen Formulierung zu den von heutigen Islamisten, die Israel gegenüber skandieren, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, sticht ins Auge. Dementsprechend sind es auch die Kriegsbegeisterung und die Ideen von 1914, also die Bereitschaft, sich fürs teure Vaterland zu opfern, die die eigentliche deutsche Revolution ausmachen und die auch den völkischen Staat erst konstituieren. Also noch ein Zitat vom Jung: Einmal schien es allerdings, als ob wir uns unseres besseren Wesens besonnen hätten. Das war in den unvergesslichen Augusttagen des Jahres 1914, da eine Welle stürmischer Begeisterung über die deutschen Lande sich ergoss und wir alle innerhalb und außerhalb der schwarz-weiß-roten Grenzpfähle in heiligem Erschauern fühlte, dass ein Volk doch mehr sei als eine rein zufällige Sprachgemeinschaft. Damals war all Deutschland zur lebendigen Tatsache geworden. Also erst durch die Bereitschaft zum Tod und das Ausmerzen alles Undeutschen lässt sich so nach Jung das, letztes Zitat, freie soziale Alldeutschland schaffen, mit dessen Anrufung auch sein Machwerk endet. So, jetzt haben wir diese beiden Staaten kurz skizziert, also diese beiden Formen kurz skizziert, und jetzt würde ich noch kurz auf die Krise des westlichen Staatsbegriffs in den 20er und 30er Jahren eingehen und wie sie Benesch sich dargestellt hat. Denn unmittelbar nach 1918 und 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg und den folgenden Revolutionen, sah es für Benesch so aus, als würde sich eben sozusagen ein liberaler westlicher Staatsbegriff allgemein durchsetzen und würde, als würde jetzt sozusagen, er beschreibt das auch wie auch Masaryk, den Ersten Weltkrieg als demokratische Weltrevolution. Jetzt wären sozusagen alle alten feudalen Staaten, die letzten großen Aristokratien und absolutistischen Staaten wie Deutschland und das Habsburgerreich wären gefallen. Jetzt würde sich eben ein liberaler westlicher Staatsbegriff durchsetzen. Allerdings wurde genau dieser Optimismus oder diese optimistische Ansicht im Laufe der 20er Jahre und dann auch in den 30ern natürlich immer problematischer. Angesichts einer Situation, in der der aufgeklärte Fortschrittsglaube problematisch erscheint, hält Benesch entschieden an der Aufklärung fest und stellt in durchaus praktischem Interesse die Frage, warum es denn zu dieser Regression kam und wie sie sich ausdrückt. Hier sieht Benesch dann ein qualitativ neues Gesellschaftsphänomen am Horizont. Zitat: Es ist ein Faktum, ein unwiderlegbares Faktum, dass in den letzten 4 bis 5 Jahren in Europa eine Reaktion besonderer Art auftrat oder sich zumindest zuspitzte. Aber mit Reaktion versucht Benesch klarzumachen, dass es ihm nicht nur darum geht, dass jetzt wieder sozusagen die alte Aristokratie kommt, also nur eine Reaktion im Sinne einer Wiederherstellung des alten Zustandes ist. Aber was ist es aber dann? Weil Benesch sagt eben, das ist nicht diese einfache Herstellung. Wieder nennt Benesch als auffälligstes Merkmal dieser neuen Herrschaftsform ihre Massenhaftigkeit. Dabei beschreibt er das Paradox, dass sich diese Herrschaftsform, die auf der Herrschaft der Massen beruht, sich gleichzeitig explizit als Negation der Demokratie versteht. Diese neuen Diktaturen sind keine Diktaturen von Kasten des Militärs, schreibt Benesch, und der Bürokratie, sondern Massendiktaturen, politische Parteien und kollektive Volksbewegungen. Sie sind vor allem und ausgesprochenerweise die entschiedene Negation der demokratischen Ideale. Sie sind bewusst antidemokratisch und unterstreichen das. Sie wollen die Negation der Demokratie sein und prahlen damit. Der Faschismus sowie der Hitlerismus betonen das besonders und haben dazu eine ganz eigene Ideologie. Und dieser Ideologie widmet, also der Untersuchung dieser Ideologie widmet sich dann Benesch. Besonders im Verhältnis zwischen Staat und Individuum sieht Benesch eine Abkehr von aufklärerischen und liberalen Positionen. Zwar müsse auch die moderne Demokratie manchmal die Freiheit des Einzelnen einschränken, aber die neuen autoritären Bewegungen würden hier viel weiter gehen. Also wieder Zitat Benesch: Sie schaffen sich eine Doktrin von der Sendung des Staates, in der der Staat zu etwas Absolutem erhöht wird und in der sie dem Staat Allmacht verleihen. Dem Staat den Gedanken der Freiheit des Individuums opfernd, mancherorts voll, anderswo in einem Ausmaß, dass jeder moderne europäische Mensch dahinter ein großes Fragezeichen setzen muss. Allerdings, und das zeichnet dann Benesch auch aus, und das wird auch in dem Buch herausgearbeitet, arbeitet Benesch dann schon heraus, dass es eben nicht gleich im Faschismus und im Nationalsozialismus ist, dass der Staat einfach alles übernimmt, sondern er arbeitet da durchaus einen Unterschied heraus zwischen eben Nationalsozialismus, wo ja der Staat eine andere Rolle gespielt hat, sondern wo der Staat vielmehr nur Instrument der völkischen Bewegung war und nicht wie im Faschismus der im klassischen Sinne totale Staat. Der damalige tschechoslowakische Außenminister stellt sich hier einem ganz ähnlichen Problem wie ein Jahr zuvor Herbert Marcuse im Exil, also in seiner Frage, wie es denn dazu kommen konnte, dass quasi dieser liberale Staat zu den autoritären Bewegungen wird. Und er stellt sich da eben ein ähnliches Problem wie ein Jahr zuvor Herbert Marcuse im Exil. In dessen Text mit dem bezeichnenden Titel »Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsverfassung« versuchte Marcuse, die totalistischen Tendenzen im Liberalismus zu fassen. Wenn auch Marcuse die Rolle der liberalen humanistischen Philosophie des 19. Jahrhunderts kritischer sieht als Benesch und zu zeigen versucht, dass sich im totalen Staat Tendenzen, die schon in der liberalen Doktrin vorhanden waren, durchsetzen, so lassen sich doch Parallelen aufzeigen. Besonders gilt das für die Rolle des Individuums. Also bei Marcuse heißt das dann in einem Zitat: Der Staat hat nicht mehr den Menschen, sondern der Mensch hat sich dem Staat zu verantworten. Er ist ihm ausgeliefert. Also wie auch Benesch vorher eben. Neben dieser gemeinsamen Perspektive fällt Benesch im Gegensatz zu Marcuse aber auf, dass die neuen politischen Gebilde keine starken Staaten im eigentlichen Sinne sind. Nicht zufällig wählt Benesch hier als Beispiel Deutschland und legt damit eben den schon erwähnten Grundstein für eine Unterscheidung zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Seine Überlegungen gehen dahin, dass von einem starken Staat, der alles regelt, ja keine Rede sein könne, sondern umgekehrt, der Staat zerfällt und einem Kampf von Rackets und Interessensgruppen das Feld räumt. Also Zitat Benesch noch einmal: Dort, wo die Demokratie aus den angegebenen Gründen gefallen ist, bildet sich mit der Zeit, auch wenn das anfangs nicht so gesehen wird, ein Kampf aller gegen alle heraus. Wir sehen das zum Beispiel hinter den Kulissen des heutigen Deutschlands. Es ist dies ein System, in dem das übliche politische Instrument, die Methode der politischen Arbeit und des Regierens, Gewalt, Lüge, Unwahrheit, Tendenz und kollektiver Terror sind. Durch all das ist jedes solches System letzten Endes nur eine dauernde, rasende und das Innere auseinanderreißende Revolution. Zitat Ende. Aus dieser Perspektive schöpft er dann auch seinen Optimismus und erklärt, dass der Kampf gegen autoritäre Bewegungen auch gewonnen werden können und auch gewonnen werden wird. Denn er hat immer diesen starken Geschichtsoptimismus. Dass die Verfolgung von Minderheiten, die Benesch ebenfalls als Zeichen dieser Konvulsionen sieht, sich in Deutschland zur antisemitischen Vernichtung steigern würde, die dann all diese Rackets doch wieder synthetisiert, konnte er 1935 noch nicht wissen. In der Vernichtung fand, also wie Benesch das nennt, die dauernde rasende Revolution der sich bekämpfenden Rackets halt. Gerhard Scheidt unterstreicht in diesem Zusammenhang die Rolle der SS, die sich ja im Nationalsozialismus im Kampf der Rackets durchsetzte. Also Zitat Scheidt: So gewann eine Organisation wie die SS in diesem Gefüge eine Art dauerhaft gesicherter Monopolstellung, gerade weil sie einerseits die Schutzstaffel des Führers war, der es verkörperte, andererseits die Schlüsselpositionen am Ende fast aller Prozesse jener Vernichtungsmaschinerie besetzte. Überhaupt unterscheidet die Analysen von Benesch und Marcuse der schon erwähnte Geschichtsoptimismus. Denn Marcuse beendet seine Analysen mit einer eher offen sozusagen, und man weiß nicht, Marcuse bezieht sich noch auf die Arbeiterbewegung und sagt, man wird sehen, ob sie sich da durchsetzen kann noch. Für Benesch hingegen ist ein Zweifel eben überhaupt auch als Staatsmann keine Option. Er sagt, es muss alles gut ausgehen. Und das ist auch ein bisschen das Problem und eine Grenze sozusagen der Staatskritik oder des westlichen Staatsbegriffs bei Benesch, dass sie bei ihm immer ganz stark mit einem ganz starken optimistischen geschichtsphilosophischen Konstruktion verbunden ist. Ein Bewunderer von Benesch hat den Benesch einmal sozusagen als kämpfende Vernunft bezeichnet und dessen Denken so beschrieben. Nach Benesch ist die Vernunft grundsätzlich dazu befähigt, alle Möglichkeiten vorauszusehen und rechtzeitig alle notwendigen Maßnahmen zu treffen. Ich bezeichne dies als einen interventionalistischen Rationalismus, der es sich vornimmt, in die Wirklichkeit einzugreifen und sie umzugestalten, dadurch, dass er nach einem vorgefassten Plan die bereits in der Wirklichkeit selbst enthaltenen rationalen Elemente gruppiert. So, Zitat Ende. Die grundlegende Frage der kritischen Theorie, ob denn ohne weiteres von diesen rationalen Elementen in der Gesellschaft ausgegangen werden kann, stellt sich Benesch nicht. Diese ist aber eine zentrale für die kritische Theorie, für die der Fortschritt nicht tel quel als fein zu unterscheidendes rationales Element, sei es als Klasse, als Staat oder auch als historische Sendung, vorhanden ist, das nur noch richtig gruppiert werden müsste. Sie blieb skeptisch, ohne allerdings deshalb eine Geschichtsphilosophie des Verfalls zu treten. Ein blinder Optimismus, aber auch das Gerede von Dekadenz wären fehl am Platz. Deshalb müsse, wie das Adorno einmal formuliert, eine Theorie des Fortschritts absorbieren, was von den Invektiven gegen den Fortschrittsglauben triftig ist, als Gegengift gegen die Mythologie, an der sie krankt. Und also genau dieses Problem der Geschichtsphilosophie, ja, macht eben auch dann sozusagen einen großen Unterschied zwischen der kritischen Theorie und dem Denken Benesch aus und macht das Denken Benesch auch problematisch. Andererseits muss man auch sozusagen jetzt nochmal mit Blick auf die praktische Tätigkeit von Benesch als Außenminister und eben Präsident der Exilregierung sehen, dass gleichzeitig dieser sagen, sture Optimismus ihn durchaus unterstützt hat, eben genau das zu machen, nicht aufzugeben, als sozusagen der Staat zerschlagen wurde und das die Exilregierung aufzubauen. Denn das Gegenbeispiel dafür sozusagen, wie man eben, als Gegenbeispiel kann man den Emanuel Morawetz hernehmen. Das war ein Generalstabsoffizier, der tschechoslowakischen Armee, der also in der tschechoslowakischen Republik gedient hat, eben im Generalstab. Allerdings dann angesichts der Krise 1938 sozusagen ja, zum wichtigsten Kollaborateur der Nationalsozialisten dann wurde. Und er hat auch ein Buch geschrieben, wo er sozusagen seine Gründe darlegt. Das ist ganz interessant, weil das heißt eben vom Ende der Benesch-Republik, und dort als Militär beschreibt er halt, wie eben die Chance, dass man einen Waffengang als tschechoslowakische Republik halbwegs irgendwie übersteht, im Laufe der 30er Jahre immer geringer geworden sind. Also dass die Zusammenarbeit, also die Ruhrbesetzung Deutschlands hat die Zusammenarbeit mit Frankreich, die es ja immer gegeben hat, also der tschechoslowakischen Republik mit Frankreich, erschwert und so weiter und so fort. Und er kommt halt dann wirklich zu dem Punkt, dass er sagt, naja, also auf einer gewissen Ebene sehr rational und vernünftig argumentiert, das ist nicht mehr zu gewinnen, das Rationale ist jetzt wirklich, mit den Deutschen ein gutes Verhältnis zu schaffen. Und demgegenüber, also er macht sozusagen das, was der ganz am Anfang, dieser nationalsozialistische Schriftsteller ganz am Anfang gesagt hat, dass es dieses organische Verhältnis vom böhmischen und tschechischen Volk und Deutschland geben müsste, das sagt er, ja, das muss man jetzt machen. Benesch hingegen auf dem westlichen Staatsbegriff und eben auch diesen, ja, man kann es fast nur sturen Geschichtsoptimismus nennen, also beharrend, ist halt ins Exil gegangen und hat die Exilregierung gegründet und hat in einem langen Prozess, ist die auch anerkannt worden und ist dann sozusagen als ja, Sieger zurückgekehrt. Also das ist so ein bisschen diese Doppeldeutigkeit der einerseits problematischen, andererseits praktisch doch wirkmächtigen Geschichtsphilosophie und dem Geschichtsoptimismus, der eben auch mit diesem liberalen Fortschrittsglauben zusammenhängt. Gut, ich glaube, ich habe jetzt lang genug geredet. Ich lasse es jetzt einmal da. Vielleicht können wir noch Fragen, Anregungen, Beschwerden oder ja, sonst alles Mögliche in einer Diskussion noch lösen oder zumindest besprechen. Danke. Ja, kann ich. Also prinzipiell war das, also solange es die tschechoslowakische Republik noch gegeben hat, war das nicht konfliktfreies, gerade am Anfang, aber dann so in den 20er Jahren eigentlich ein recht gutes. Die deutschsprachige Sozialdemokratische Partei ist ja nicht als erste deutschsprachige Partei, aber dann doch, also von einem, wie das in der Wissenschaft oder in der Geschichte da heißt, von einer negativistischen zu einer aktivistischen Position umgeschwenkt, also hat dann an der tschechoslowakischen Republik beteiligt und war auch in die Regierung, die haben auch den Sozialminister lange gestellt und auch sozusagen in der Zeit von 1938, von der Krise, das ist im Krisenjahr, war die deutschsprachige Sozialdemokratie eigentlich die letzte Partei, die sozusagen nicht von den, also nicht in der Sudetendeutschen Front, Sudetendeutschen Partei von Konrad Henlein aufgegangen ist. Allerdings hat sich auch da schon hat auch mit einem Wechsel an der Parteispitze zu tun gehabt, dass ein Wenzel Jaksch an die Spitze der böhmischen Sozialdemokratie gekommen ist, also deutsch sprechend der tschechoslowakischen Sozialdemokratie gekommen ist, also der deutsch sprechenden tschechoslowakischen Sozialdemokratie, das ist ja immer, es hat auch eine tschechische Sozialdemokratie gegeben. Und der hat allerdings schon wirklich auch so völkische Tendenzen wirklich gehabt. Der hat ein Buch geschrieben, Volk und Arbeiter, und hat auch seine Ideologie, die er da entwickelt, wirklich so als Volkssozialismus benannt. Und das ist dann wirklich schlagend geworden, denn als auch der Wenzel Jaksch ist ins Exil gegangen und ist auch in England im Exil gesessen. Allerdings hat da eben der große Konflikt angefangen, denn während Benesch, das Konzept von Benesch war, also es geht, wir müssen, die Republik ist eigentlich nicht einmal aufgelöst worden, sondern die hat eine Kontinuität. Also die Republik in den Grenzen vor 1938 existiert weiter und wir sind die Exilregierung dieser Republik, hat die eben beeinflusst von diesen völkischen Ideen und von, ja, anders kann man es nicht sagen, ist halt die Sozialdemokratie, die deutsch sprechende, davon ausgegangen, dass man eigentlich München als Verhandlungsausgangspunkt nehmen müsste. Und die Versuche von Benesch, die es durchaus gegeben hat, auch der wäre da gut willens gewesen, eben die deutsch sprechenden Sozialdemokraten auch in die Exilregierung aufzunehmen. Die wollten allerdings nicht, eben weil sie davon ausgegangen sind, nein, also hinter München, das ist ein völkerrechtlich gültiger Vertrag, dann, da braucht man nicht zurückgehen dahinter. Und das hat dann halt, ja, sie haben sich dann in der Exilzeit lange herumgestritten. Und es ist dann zum Bruch gekommen, es hat eine kleine Minderheit innerhalb der Sozialdemokratie gegeben, die republikstreu war, allerdings die war eben wirklich nur eine Minderheit. Ja, also das ist eigentlich die Geschichte. Ich meine, es ist dann insofern ganz interessant, weil dadurch, dass Benesch damit wirklich mit diesem Nationalismus der deutschen Sozialdemokratie konfrontiert war, er dann auch Kontakt gehabt hat mit den Fight for Freedom Leuten, also die sozusagen die aus der deutschen Sozialdemokratie die Minderheit war, die Mehrheit im Exil der deutschen Sozialdemokratie immer sozusagen gesagt hat, ihr seid doch auch Nationalisten. Und da gibt es ganz, ganz nette Kontakte einfach. Also es gibt die schöne Stelle, um das vielleicht an einer kleinen Stelle zu zeigen. Die schöne Stelle auch, dass der Walter Löb, der ja der sozusagen Cheftheoretiker und Organisator von der Fight for Freedom-Leute war, der Gruppe Fight for Freedom war, dass der in einem Brief einmal irgendwo geschrieben hat, also wenn man jetzt einen Präsidenten Europas wählen würde, da würde ihm niemand besserer einfallen als Edward Benesch. Und ja, also ja, mit denen hat er fast bessere Kontakte gehabt als mit dem Wenzel Jaksch. Und es ist auch ziemlich bezeichnend, dass dann eben, also es ist im Exil dann zum Bruch mit dem Wenzel Jaksch gekommen und dass danach 1945 Wenzel Jaksch nach Westdeutschland gekommen ist und dort bei den sudetendeutschen Landsmannschaften Karriere gemacht hat, nämlich dort die Seliger Gemeinde, also die sozialdemokratische Fraktion sozusagen bei den sudetendeutschen Landsmannschaften wieder aufgebaut hat und ja, da die zentrale Bezugsperson war, bis er dann bei dem Autounfall irgendwann in den 50er Jahren, glaube ich, gestorben ist. Aber im Detail kann man das alles nachlesen. Es gibt ja noch viele wirklich ganz absurde Geschichten über die deutschsprachige Sozialdemokratie. Ja, vielleicht gibt es noch andere Fragen, sonst habe ich noch eine gute Geschichte, die man erzählen kann, was das betrifft. Was war denn die politische Basis von Benesch? Also wie war parteipolitisch organisiert oder welche Klassen oder welche gesellschaftlichen Gruppen hat er denn? Naja, er war, also in jungen Jahren war er ein radikaler Sozialist, also eben in seinen Reisen da nach oder Aufenthalten in Paris und so weiter, war er immer mit der Linken, er war zwar ein, sagen wir so, der nicht-marxistischen Linken hat er sich so zugehörig gefühlt, er hat zum Beispiel da ja, gar nicht, den Prozess von der Trennung von Staat und Kirche, den hat er ganz wichtig gefunden und hat da große Pamphlete auch geschrieben. Organisatorisch war er dann zunächst eben während der Staatsgründungsphase in der Nähe der Realistenpartei. Das war die Partei vom Staatsgründer Masaryk. Allerdings sonst die große Partei, zu der er dann eigentlich im Laufe des Lebens zu denen die engsten Kontakte gehabt hat, also wo er auch Mitglied war, allerdings dann, wie er dann Präsident war, ist er aus der Partei ausgetreten, war, und das wird oft gegen ihn verwendet auch, weil die Partei hat, wenn man es auf Deutsch übersetzt, Nationalsozialistische Partei geheißen, allerdings, also es wird auch von Sudetendeutschen immer gesagt, er war doch auch in der Nationalsozialistischen Partei, allerdings ist das halt, ja, die Übersetzung, aber auch da spielt wieder der andere Nationsbegriff eine Rolle, und wenn man sich die Geschichte dieser nationalsozialistischen Partei anschaut, ist die insofern interessant, weil die während der Gründungsphase Ende des 19. Jahrhunderts durchaus problematisch war. Also das war wirklich so eine nicht-marxistische oder eben den Internationalismus auch zu einem ablehnende Partei, oder zumindest die Form des Internationalismus, wie er von den marxistischen Parteien gelebt wurde, abgelehnt hat. Und es hat auch da einige Antisemiten gegeben in der Partei. Allerdings sind die dann rausgekickt worden und auch der Nationalismus, auf den sie sich dann bezogen haben, ist immer ein liberalerer geworden. Also und auch Benesch war da auch durchaus daran beteiligt, an diesem Prozess eben sozusagen, die in eine demokratische, in dem Sinn, Partei zu verwandeln. Und auch das mit dem Antisemitismus kann man ja auch erwähnen, war halt auch einfach der Unterschied in der Tschechoslowakischen Republik, dass eben der Staatsgründer auch ein dezidierter Feind des Antisemitismus war, weil da auch eben schon im 19. Jahrhundert, also Ende des 19. oder Anfang des 20. beim letzten Ritualmordprozess, den es da in Österreich Ungarn gegeben hat, sozusagen eine Soli-Kampagne zur Neuaufrollung des Prozesses angeleitet hat, der Tomasz Gerig Masaryk in der Hilsener-Affäre hat die geheißen. Und das war auch immer ganz klar. Und das hat halt auch noch einmal sozusagen diesen Nationsbegriff durchaus verändert, wenn halt der Gründungsvater, der auch der Staat des sozusagen ein dezidierter Feind des Antisemitismus war, hat der zumindest auf antisemitischen Tendenzen ziemlich den Deckel drauf gehalten. Und das hat eben dazu geführt, dass die Partei, eben diese Benesch-Partei, die Narodni Sozialisti, in den 20er und 30er Jahren dann, also linksliberal in gewissem Sinne geworden sind, allerdings durchaus stark, mit starken Staatsinterventionen und so weiter natürlich alles haben wollte. Aber ja, so lässt sich das, glaube ich, am besten beschreiben. Aber linksliberal in dem Sinn eben nicht vergleichbar mit den deutschen Nationalsozialisten. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, Benesch hat sich da weniger auf Hegel bezogen, den hat er nicht sehr geschätzt, aber auch eher, weil er so davon ausgegangen ist, da ist der Staat zu stark bei Hegel. Worauf ich damit hinweisen wollte, ist, dass das bei Benesch eben diese Vorstellung, jetzt setzt sich der Liberalismus durch und es wird sozusagen alles gut, halt dann auch immer ein gewisses Problem war, also eben einerseits ein Problem war beim Erkennen von eben neuen Entwicklungen wie im Nationalsozialismus, also das und vor allem auch dann, also was beim Nationalsozialismus war noch weniger, weil das hat er ja eigentlich relativ gut eingeschätzt sozusagen und in der ganzen Tragweite. Was er dann wirklich unterschätzt hat, was eben auch mit diesem Optimismus zu tun hat, war dann der Stalinismus, weil gegen den da hat er ja dann nach 1945 geglaubt, man kann die Tschechoslowakische Republik irgendwie so als Brücke zwischen Westen und Osten aufbauen und dass, wenn jetzt sozusagen er wenn die Tschechoslowakische Republik sozusagen ihren eigenen Weg zum Sozialismus geht, was ja auch immer sozusagen der Beneschs Ziel war letztendlich, dass es eben eine neue Synthese von Sozialismus und Individuum geben wird, dann würde ihn sozusagen die Sowjetunion in Ruhe lassen, weil die ja eigentlich letztendlich ja auch in gewisser Weise in diese Richtung wollen. Da ist ihm halt dieser Optimismus dann eigentlich wirklich auf den Kopf gefallen sozusagen. Obwohl ganz so naiv, jetzt habe ich es auch ein bisschen zu vereinfacht dargestellt, weil ganz so naiv war Benesch natürlich auch nicht, aber letztendlich hat es diese Tendenz schon gegeben. Also es gibt da schon andere Stellen, wo er durchaus über den Bolschewismus durchaus kritische Sachen schreibt und auch gerade so realpolitisch war er dann doch ganz froh zum Beispiel, dass Teile der Tschechoslowakei auch von der US Army befreit worden sind und nicht nur von der Roten Armee, weil das ja dann doch sozusagen ihn in eine andere Verhandlungsposition bringt, aber ja, im Endeffekt hat es dann doch diese starke geschichtsoptimistische Tendenz gegeben, die ihn halt gegenüber manchen Problemen blind gemacht hat oder manchen Gefahren blind gemacht hat. Und es gab ja schon bei Masaryk die positive Bezugnahme auf den Zionismus. Wie fällt das denn gerade in den 3 Jahren nach dem Krieg bei Benesch aus? Auch in dem Punkt war Benesch sozusagen ein Schüler von Masaryk und hat also da auch eine starke positive Bezugnahme auf den Zionismus gegeben, die sich vor allem in den 3 Jahren da nach dem Zweiten Weltkrieg, also solange Benesch noch Präsident war, darin ausgedrückt hat, dass besonders, also auch noch gegen den Willen der Briten, die Flucht von überlebenden Juden aus Osteuropa über die Tschechoslowakei abgewickelt wurde, also besonders aus Polen über die Tschechoslowakei abgewickelt wurde. Und das war eben, muss man schon sagen, eigentlich was man nicht hätte machen müssen, weil eben wie gesagt, die Briten haben das gar nicht gern gesehen und es ist auch dazu einigen diplomatischen Konflikten gekommen. Also besonders erwähnenswert ist dann natürlich auch noch die Rolle von Jan Masaryk, also dem Sohn von dem Staatsgründer Masaryk, der eben in der Exilregierung der Außenminister war und der eben auch eine ganz stark dezidierte pro-zionistische Position vertreten hat und eben diesen ganzen Transport unterstützt hat. Zudem ist auch noch erwähnenswert, dass noch früher, dass es während des Zweiten Weltkrieges hat dieser Jan Masaryk auch immer so Radioansprachen gemacht an die Heimat sozusagen und in denen er auch ganz dezidiert den Antisemitismus kritisiert hat und ganz dezidiert gesagt hat, also euch allen muss klar sein, Deportationen in den Osten bedeuten den Tod. Denkt daran, da kommt wieder so der Versuch, diesen Staatsgründermythos vom Masaryk Vater zu mobilisieren. Ein guter Tscheche ist kein Antisemit, also versteckt sie. Er hat dann immer einen Teil der Rede auf Tschechisch gehalten und einen Teil der Rede auf Slowakisch. Und den Slowaken, da hat er ein bisschen anders argumentiert, da hat er mit der katholischen Kirche argumentiert. Die Slowaken, der gute Slowake, die eben viel katholischer waren, als das die Tschechen waren, sollten sich doch an der französischen katholischen Kirche ein Beispiel nehmen, die verstecken auch Juden. Also aber er hat da eben nicht ungeschickt, eben versucht, genau das klar zu machen und eben versucht, so Rettungsaufrufe gemacht. Und ein bisschen was, das hat jetzt nicht mehr direkt mit Benesch zu tun, weil da war er schon nicht mehr Präsident und auch der Jan Masaryk ist ja dann unter ungeklärten Umständen im Zuge des kommunistischen Putsches gestorben, also umgekommen, gestorben, Selbstmord oder nicht, das ist die Frage. Aber zumindest das Außenministerium und seine Mitarbeiter, seine ehemaligen Mitarbeiter und besonders der auch kommunistische Mitarbeiter, der Wladimir Klementis, der dann Außenminister Nachfolger wurde, die waren natürlich dann während des israelischen Unabhängigkeitskrieges zentral für die Waffenlieferungen an Israel, der Tschechoslowakei. Und die Ausbildung der Piloten. Und die Ausbildung der Piloten, ja, genau. Ja. Was wiederum damit geendet hat, dass dann bei dem großen antisionistischen Slansky-Prozess der Wladimir Klementis eines der Opfer war. Aber ja, das war dann in Anfang der 50er Jahre. Bitte, Dankeschön. Ja. Und können wir gleich noch eine kleine Runde auf den Tisch setzen? Ja, danke. Ich weiß nicht, wer das dann